Kundgabe 3751. Empfangen durch Bertha Dudde am 24.04.1946. Tiefe der göttlichen Liebe. Worte vermögen nicht, die Tiefe meiner Liebe zu euch, meinen Geschöpfen, auszudrücken. Und ihr würdet es auch nicht fassen, wie stark die geistige Bindung zwischen mir und euch ist. Und darum gebe ich euch nicht auf. Und so ihr, noch so weit euch von mir entfernen zu können glaubt, durch eure verkehrte Willensrichtung. Ihr erkennt mich nicht. Ich aber weiß, was ihr seid, und kann euch daher nicht aufgeben, weil dies unmöglich ist. Denn ihr seid Produkte meiner Liebe. Ihr seid Erzeugnisse meines in der höchsten Vollkommenheit stehenden Willens. Also seid ihr in eurer Ursubstanz etwas Göttliches. Ihr seid ein Teil meiner selbst. Ihr seid Geschöpfe, uranfänglich in höchster Vollkommenheit ins Dasein gerufen, die ich lieben muss in Ewigkeit. Und es kann meine Liebe zu euch nimmermehr vergehen oder sich verringern, sondern nur zunehmen an Kraft, je mehr ihr euch mir zu entwinden sucht. Was von mir abstrebt, besitzet meine Liebe immer und ewig. Und was sich mir aus freiem Willen wieder zuwendet, das durchströme ich mit meiner Liebekraft und entziehe diese ihm ewig nimmer. Keines meiner Geschöpfe lasse ich gänzlich fallen, weil dies meine übergroße Liebe nicht zulässt. Doch ihr seid frei ins Dasein gestellte Produkte meiner Schöpferkraft. Und in Freiheit eures Willens bestimmet ihr selbst die Zufuhr meiner Liebekraft. So nun aber meine Liebe für euch unfasslich groß ist und ihr euch dies vorzustellen sucht, so muss in euer Herz sich der Friede senken. Denn es kann dem nichts geschehen, der sich von meiner Liebe erfasst und behütet weiß. Glaubet an meine Liebe, und ihr seid selige Geschöpfe schon auf Erden. Denn diese Gewissheit erfüllt euch mit Kraft und seliger Ruhe. Ich weile bei einem jeden meiner Geschöpfe, auch so es mich nicht ruft. Doch in wessen Herz der Liebesfunke entfacht ist, dass er zu mir als die ewige Liebe von selbst hindrängt, der kann meiner Gegenwart ständig gewiss sein. Er ziert mich selbst zu sich durch seinen Willen, und ich lasse ihn nimmermehr von mir. Glaubet an meine Liebe. Stellet euch vor, dass alles, was ihr um euch sehet, nur erstanden ist aus meiner Liebe heraus, die meinen Geschöpfen von Ewigkeit gilt, und dass meine Liebe nicht ruht, bis tiefste Liebe von Seiten meiner Geschöpfe diese mit mir verbindet, weil meine Liebe sie nicht aufgeben will. Die Tiefe meiner Liebe zu euch ist euch nicht verständlich zu machen, denn auf Erden kennet ihr diese Liebe nicht. Ich aber sage es euch, und also dürfet ihr euch geliebt wissen von eurem Vater, von eurem Schöpfer und Erhalter von Ewigkeit. Und dieses Wissen soll euch innerliche Ruhe geben und einen Frieden, der nicht gestört werden kann, so wie ihr fest an meine Liebe glaubet, denn dann weile ich fühlbar in eurer Nähe. Und nichts kann euch geschehen, als was zu eurem Seelenheil, zur endlichen Vereinigung mit mir, euch dienlich ist. Amen.